NTD, Houston flight on 212. Go ahead, flight. For the record, I'm go. Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Nummer 299, Atomar. Hallo und herzlich willkommen zum 299. Kompott, den ich an drei verschiedenen Tagen aufgenommen habe. Na, stimmt gar nicht, an vier verschiedenen. Und der sich ganz klassisch am Jahresende wie ein Jahresrückblick mit dem befasst, was in dem vergangenen Jahr so gewesen ist, beziehungsweise was mir wichtig war. Das Intro zum Beispiel, das zeigt schon mal so ganz unauffällig, in welche Richtung das gehen könnte. Aber ja, das sind nicht alle Themen, die mir wichtig waren. Und natürlich gibt es den Jahresrückblick dann auch wieder als klassischen Dreiteiler, weil ich nämlich vier Monate zusammengepackt habe, verschnürt habe als Bündel und euch dann am Stück auf die Ohren gebe. Und was ihr euch jetzt anhören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, das ist dann Teil 3. September, Oktober, November und Dezember, bis ganz zum Ende. So, nachdem ich es in den ersten beiden Teilen, glaube ich, mich in Sinn zu können erwähnt habe, sage ich mal, dass jetzt heute ich am 30. Dezember aufnehme. Und zwar geht's los im September mit dem MPS in Öjendorf, das am 3. und 4. September war. Und Samstag, Sonntag und es war nochmal sommerlich. Das war besonders überraschend. Da hatte ich nicht mitgerechnet, vor allen Dingen, weil die Wettervorhersage die Wettervorhersage hatte zwischendurch für den Sonntag mit ganz bösem Regen gedroht. Der kam dann auch, hat es aber immer geschafft, kurz bevor er die Region hier erreicht, hätte sich in Wohlgefallen aufzulösen, wie auch immer das funktioniert. Aber ja, dann gab es am 7. September das Bundesverfassungsgericht zur Eurettung. Und zwar hat das BVFG Klagen gegen Bankensubventionen, in Klammern Euro-Rettung, abgelehnt. Dann war ich am 8. September beim Augenarzt, weiter OP-frei, Visus 4% links, 100% rechts, Druck 14 und 16 mit Netzhautdrohung und bei Duo drauf geblieben. Ich hatte es ja versucht, von dem Zeug runterzukommen. Die Alternative, die sie mir da allerdings nur anbieten konnte, waren dann zwei Präparate, wo das zweite Präparat von der Nebenwirkungsliste her ziemlich genau die gleichen Nebenwirkungen gehabt hätte. Und das muss ich nicht haben. So, dann gab es am 12. September eine Meldung, von der es keine Follow-up-Meldungen gab. Nämlich eine Explosion in einem Atomgelände Marcoule. Irgendwo in Frankreich. Frag mich nicht. Am 13. September ist mir dann... am 13. September geht die Geschichte mit dem H2N los, der nämlich abends losgeschickt wurde. Am 15. September war ich nicht da, um es anzunehmen. Und am 16. September habe ich ihn von der Post geholt. Seitdem habe ich ein Aufnahmegerät mehr. Was so vom Grundsatz her völlig in der Lage ist, richtig gute Aufnahmen zu machen. Nur dadurch, dass die Knöpfe so ungünstig angebracht sind, eben nicht mein Hauptaufnahmegerät geworden ist. Dann am 15. September war der Smarty mal wieder in Erwartung. Mit 270 Euro war das dann auch nicht zu teuer. Am 17. September hat der Apple Store Jungfernstieg eröffnet. Seitdem haben wir hier in Hamburg zwei Apple Stores. Einen kleinen und einen großen. Überaus praktisch. Dann am 18. September war in Berlin Wahl. Die FDP ist mit 1,8% sehr deutlich aus dem Abgeordnetenhaus entfernt worden. Die Piraten mit 8,9% ziemlich klar drinne. Und ansonsten haben SPD, CDU, Linke und vor allen Dingen Rot-Rot hat dann geendet. Und dann bei den Koalitionsverhandlungen hat die SPD überhaupt keinen Bock gehabt, mit den Grünen überhaupt nur zu verhandeln. Und macht deswegen jetzt mit der CDU. Ja, dann gibt es den Neutrino-Raser. Der ist mir als Meldung am 22. September hier reingefallen, dass das Opera-Experiment am CERN Neutrinos 60 Nanosekunden zu früh gemessen hat, beziehungsweise so am 22. September fing das Ding an, als Meldung in der Öffentlichkeit aufzuschlagen. Was dann zu dem spannenden Nebeneffekt führte, dass die Meldung doch sehr schnell sehr groß wurde. Auch wenn die Wissenschaftler gesagt haben, Moment, wir machen das jetzt hier nur öffentlich, damit andere Leute mal gucken können, wo ist der Fehler? Wir sehen ihn nicht. Wir sind uns nicht sicher, dass keiner drin ist, sondern wir glauben erstmal irgendwie, Einstein hat ja bisher doch ziemlich recht gehabt. Wenn Einstein doch recht hat, muss hier noch irgendwo ein Fehler sein. Wir sehen ihn nur nicht. Hilfe! Was dann natürlich irgendwie von der Mainstream-Presse breitgetreten wurde als oh, ja, Neutrinos sind schneller als das Licht, Einstein hat sich geirrt. Ja, das hat nur irgendwie niemand gesagt von denen. Was ist da oben eigentlich eine Antenne? Dann ist am 24. und 25. September Herbstmarkt in Bergstedt gewesen, der vielleicht letzte Markt da. Das sieht auch immer noch danach aus, der Kulturverein löst sich zum Jahresende auf, von daher. Das BFFG ist dann 60 geworden, und zwar am 28. September, 60. Jahrestag der Gründung des Bundesverfassungsgerichts, ohne dass wir schon keine Grundrechte mehr hätten. Mit dem Grundrechte zwar mit den Füßen getreten werden, aber zur Not Gesetze immer noch wieder eingefangen werden können. Dann gab es das Kindle Fire am 28. September vorgestellt. Amazon stellt Android-basiertes 7-Zoll-Tablett vor. Und die Technik-Blogger-Szene aus USA ist total begeistert, ob das Gerät als solches irgendwie was wert ist. Also sagen wir mal so, was mir so inzwischen an Berichten in die Finger gefallen ist oder an Leuten, die das Ding mal in der Hand hatten und die dann drüber geschrieben haben. So frei nach dem Motto, naja, man merkt, dass es doch ziemlich billig ist. Also den geringeren Preis, den sieht man, den merkt man. Es ist lahmarschig und es ist halt kein iPad. Aber was man natürlich machen kann, wenn man irgendwie so ein kleines Ding haben will, dann ist wohl so ein Kindle Fire noch tendenziell eine bessere Möglichkeit als irgendwie so manch anderes offiziell Android-basiertes System. Wuff. So, Kauder-Streik ist mir am 28.09. hier reingefallen. Siegfried Kauder hatte gerade erst nach Two Strikes verlangt, wurde dann aber dabei erwischt, wie er Fotos unlizenziert auf seiner Webseite hatte. Beim Versuch, sich da rauszuwinden, hat er so ziemlich jeden Fettnapf mitgenommen. Ja, so von wegen, ja, aber dass Sie mich jetzt benachrichtigt haben, beweist doch, dass das Konzept funktioniert. Herr Kauder, nach Ihren eigenen Regeln wäre Ihnen soeben der Internetanschluss entfernt worden und Sie würden den in frühestens einem halben Jahr wiederbekommen. Also, schwafeln Sie nicht, sondern gehen Sie weg. Aber hey. Dann China Space habe ich am 29. September hier. China hat ein Raumfahrtmodul gestartet, mit dem Andocken geübt werden soll. Erst unbemannt und dann bemannt. Und dann haben sie ein Stückchen später auch das Andocken geübt, weil sie da noch eine zweite Komponente hochgeschickt haben, logischerweise. Und China übt Andocken. Dann am 30. September, 21 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit, die wir dann noch hatten, war das Ende des Tevatron. Also der große Teilchenbeschleuniger in USA. Der jetzt keine Teilchen mehr beschleunigt. Das Problem da ist, dass die halt kein Geld mehr haben. Und ohne Geld kein Teilchenbeschleuniger. Teilchenbeschleuniger kostet tatsächlich beim Betrieb doch eine nicht unwesentliche Summe. So, und nachdem die in den USA ja sparen, kostet es, was es wolle. Nein, die sind nicht im Euro. Aber die sparen trotzdem, kostet es, was es wolle. Beziehungsweise die Republikaner können das halt nicht ab, wenn irgendwer Spaß hat. Da ist das Ding aus. Von da gibt es dann keine Erkenntnisse mehr. Gut, was man jetzt natürlich noch machen kann, aus den Daten da was rausholen. Genau, das war der September. Ich bin ein bisschen schnell. Na egal. Kommen wir im Oktober an. Im Oktober gab es dann erstmal die Cookie-Note, die erste Keynote von Tim Cook. Tendenziell am 4. iOS 5 hat er vorgestellt, iCloud hat er vorgestellt, iPhone 4S mit Siri hat er vorgestellt. Das war ja so das große Ding, wo die Tech-Blogger vorher sich den Mund fusselig gerüchtet hatten, von wegen, es würde iPhone 5 heißen und es würde ganz anders aussehen. Und als es dann nicht iPhone 5 hieß und auch nicht ganz anders aussah, sind sie dann alle total enttäuscht gewesen. Ha, das Ding wird ja keiner haben wollen. Turns out doch. Turns out die Gerüchterstatter, die nur in ihrer eigenen Nebelwelt leben, von Produkten, die es definitiv nicht gibt und von denen es auch allerhöchstens mal 1% gibt, später mal, da drehen die halt sich vor allen Dingen um sich selber. Nein, sowas. Dann in der Nacht zum 6. Oktober ist Steve Jobs dann verstorben. Also in der Nacht zum hiesiger Zeit. Dortiger Zeit war es der 5., deswegen war die Cook-Keynote auch nicht so ein großes, freudiges Ereignis, weil mutmaßlich eben alle hohen Apple-Führungsmitglieder davon wussten, dass ihr Chef im Sterben liegen würde. Ja, der ist dann da gestorben. Dann gibt's die O-Zapft-Ist-Wanze, die ich mir hier am 18. reingeklebt habe. Der CCC hat nämlich eine Analyse von mutmaßlicher Gofware veröffentlicht. Bestätigt hat, glaube ich, auch offiziell immer noch niemand, dass die Wanze tatsächlich von irgendeiner Behörde gekommen wäre, weil die haben ja alle immer erstmal versucht, das weit von sich zu weisen, waren dabei allerdings sehr ungeschickt, vor allen Dingen nachdem dann der Anwalt des einen Wanzenopfers sich gemeldet hat und gesagt hat, ja, ich habe die Festplatte in Richtung CCC übergeben. Mein Mandant hat diese Festplatte im Rahmen eines Verfahrens gerade wieder ausgehändigt bekommen. Und ja, wir können beweisen, dass das Ding eingesetzt wurde, weil es da ja in den Unterlagen die Screenshots gab von der Wanze, die anders gar nicht entstanden sein können. Na, deswegen, das kann es aber gar nicht gewesen sein, der CCC lügt, hat nicht lange gehalten. Ja, mal ganz davon abgesehen, dass die O-Zapf-Is-Wanze ja dann doch auch zu interessanten Nebenwirkungen führte, was so die... Aber wir müssen doch und wir brauchen doch und aber das ist doch nur eine Quellen-TKÜ. Ja, Screenshots sind übrigens auch nach der Anordnung des Amtsgerichts, nach dem richterlichen Beschluss, nicht angeordnet gewesen. Wer Screenshots macht, tut damit etwas, was eben nicht mehr vom Richter erlaubt war. So ein Zufall. So, dann ist die Wanzenquelle am 10.10. rausgekommen. Der Anwalt hat sich gemeldet. Die Wanze stammte von der Festplatte seines Mandanten aus Bayern, bereits als illegal geurteilt, weil nämlich das Landgericht Landshut, was glaube ich, wenn ich mich jetzt gerade nicht böse irre, da eben schon geurteilt hatte. Nein, also die Screenshots sind definitiv absolut und überhaupt gar nicht rechtmäßig gewesen. Ja, das hat dann diverse Politiker immer noch nicht daran gehindert, sich hinzustellen und zu behaupten, ja, aber das ist doch alles hier nur und gemäß Anordnung. Nein, gemäß Anordnung ist es auch nicht. Und es gibt ein rechtskräftiges Urteil, dass die Screenshots nicht hätten gemacht werden dürfen und auf gar keinen Fall für irgendein Gerichtsurteil herangezogen werden dürfen. Mal ganz davon abgesehen, dass da ja auch das Märchen hochkam von den ganz schlimmen Terroristen und den ganz, ganz schlimmen Morden und was weiß ich nicht, Straftaten. Naja, so der Mann aus Landshut, der arbeitet ja schließlich für eine Firma, die Shop-Software für Pharmahändler macht. Und da ist eigentlich, wie war das? Das sind Psychopharmaka, die verkaufen. Und die werden erst zu Betäubungsmitteln, wenn sie das Land verlassen. So, also wenn sie ins Ausland verkauft werden. Und da musste man jetzt unbedingt den Mann verwanzen. Ja, ganz schwere Straftaten. Ja, So, dann iOS 5 ist dann am 12. Oktober abends rausgekommen. Abends im Sinne von so irgendwie Dunstkreis 19 Uhr. Nichts Genaues an Uhrzeit brauche ich nicht. Interessiert eh keinen. Und iOS 5 mit von wegen ganz tolle neue hübsche Notifications. Und riesengroßer Download, vor allen Dingen das erste Mal muss man das Ding ja komplett aus dem Netz laden und wenn dann da das CDN gerade nicht voll dabei ist, dann dauert das. Ja, habe ich dann auch erstmal nur auf dem iPhone 4 installiert und festgestellt, oh fuck, da ist der Smart Playlist Reihenfolgen-Bug wieder drin. Weil, oh fuck, da ist der Smart Playlist Reihenfolgen-Bug wieder drin. So, dann ist das iPhone 4S zwei Tage später am 14. Oktober auf den Markt gekommen. Erstmal nur in Handvoll Märkten. Aber immerhin, es ist auf den Markt gekommen. Man konnte es dann kaufen. Es gab wohl auch Leute, die sich angestellt haben. Ich nicht. Dann Trombi, genau. Am 17. Oktober habe ich dann eine lustige Arzt-Odyssee gehabt, weil ich halt so komische Schmerzen im linken Knie hatte, von denen ich der Meinung war, dass die irgendwie sich da nicht hingehören. Und ja, erst irgendwie beim Orthopäden, die guckte dann einmal blöd und meinte, ne, das ist rot, da gehen Sie mal zum Hautarzt. Der Hautarzt guckte einmal drauf und sagte, oh, das sieht aus, als könnte es eine Thrombose sein. Gehen Sie mal zum Internisten. Der Internist ließ mich dann erstmal 2 Stunden in seinem Wartezimmer warten und danach guckte er sich das an mit einem Ultraschallgerät und sagte, ja, da fließt nichts durch. Dann gebe ich Ihnen jetzt hier mal ein Rezept. Da gibt es lustige Spritzen, die Sie sich selber verpassen. Und dann gibt es hier, nee, gibt es eben nicht. Dann gehen Sie mal zu Ihrem Hausarzt, weil der soll das mal auf seine Rechnung nehmen, dass Sie dann auch noch einen lustigen Thrombosestrumpf kriegen. Ja, den habe ich noch. Die Spritzen, die haben ja nur 3 Wochen gehalten. Ja, Thrombophlebitis. So, genau, den Playlist, den Smart-Playlist-Fehler, den habe ich dann auch tatsächlich mal an Apple gemeldet, weil mich ständig immer nur darüber beschweren, dass das ja alles scheiße ist, habe ich ja nun schon in den letzten Jahren gelernt, dass das nichts bringt. Deswegen bin ich am 18. Oktober, weil ich hatte ja eh, war krankgeschrieben, hatte eh Zeit, bin ich einfach mal in den Apple Store Jungfernstieg gegangen, habe mich da erstmal bei dem ersten Menschen, der da stand, ausgeheult und der meinte, ja, kommen Sie mal mit, gehen wir mal hier an den Rechner und tragen das mal in ein offizielles Ticketing-System ein. Und dann müssen Sie sich nur noch bei unseren Leuten melden, um die Details da nochmal zu klären. So, ja, habe ich da dann erstmal das Zeugs eingetragen, dann habe ich mich bei den Leuten gemeldet. Hab dann auch festgestellt, ja, man kann über die 0800-Nummer vom, hier kann man auch bei Apple kaufen, kommt man auch an den Support ran, muss man nur wissen. Man muss da nicht die 0180-Quietsch-Nummer rufen, die vor allen Dingen irgendwie sich ja überhaupt nicht mit Telefonflatrates verträgt. Und ja, da habe ich das Problem dann eingeworfen. Da hat es dann erstmal irgendwie bummelig einen Monat nichts getan. Und dann habe ich mich nochmal gemeldet und seitdem bewegt es sich ja auch. Gut, im Moment haben wir noch nichts, was irgendwie aussieht wie eine Aussage von wegen, ja, ist ein Fehler in iOS und wird gefixt in Version Quietsch. Also in 5.1 ist der Fehler im Zweifelsfall gerade noch drin. Aber hey. So, dann die Steuersenke. Am 20. Oktober habe ich mir aufgeschrieben, CDU und FDP kündigen Steuersenke an, CSU will davon nichts wissen. Das war die Geschichte, wo irgendwie der Seehofer einfach mal auf Stur gegangen ist, so frei nach dem Motto, ihr habt das nicht mit mir abgesprochen. Wenn ihr das nicht mit mir absprecht, dann gehe ich auf Dagegenhaltung. Was dann zu dem spannenden Effekt führte, dass 2 von 3 Regierungsparteien der Meinung waren, sie wollen jetzt eine Steuersenke. Dann Gaddafi ist am 20. Oktober angeblich festgenommen worden und ein Stückchen später war er dann plötzlich tot. Das sieht heftig nach einer Hinrichtung aus. Vor allen Dingen, weil da ja auch Videomaterial aufgetaucht ist, dass er dann doch irgendwie ziemlich unsanft behandelt wurde. Aber hey. So, dann gab es einen Euro-Gipfel am 27. Oktober. Ein griechischer Schuldenschnitt von angeblich 50%. Totaler Blödfug, weil genau die Schulden, die bei IWF und EZB bestanden, was alles irgendwie an Schulden war, was dann zwischendurch schon mal abgelöst wurde, eben gerade nicht geschnitten wurden. Und der lustige Hebel für den Rettungsfonds, weil ne, wir müssen doch das tun, was die Finanzmärkte tun. Weil, ne, Hütchenspieler, also man sowas früher. Ja, großartige Idee. Und dann gab es die HRE-Bert-Milliarden. Am 28. Oktober, die Barte Bank, der HRE, hat nämlich 55,5 Milliarden weniger Schulden auf dem Papier. Und zwar auch nur auf dem Papier, nirgendwo sonst haben die ja Schulden. Weil sie irgendwas verrechnet haben, was sie nicht verrechnen durften. Oder umgekehrt, also blub. So, auf dem Papier weniger Schulden. Sorgt noch nicht dafür, dass es der HRE Bad Bank auch nur ein bisschen besser ging. Aber hey. Dann am 29. Oktober habe ich in Anbetracht der Tatsache, dass ja dann ein Stückchen später mein Podcast-Jahrestag Nummer 5 kam und ich auch noch für den OP-Monatstag im November noch was Hübsches haben wollte, habe ich mich zu einem Apple Store hier im Alzertal begeben und habe mir ein iPhone 4S zugelegt. Ja, das mit dem lustigen Akkubug. Aber ja, dann am 30. Oktober, 17.10 Uhr, hat das Jahr Protonenphysik geendet. 5 durch FB in den großen Experimenten CMS und Atlas, 1 durch FB in LHCb. Oder anders ausgedrückt, ihr ursprüngliches Ziel war ja mal gewesen, sie wollten am Ende dieses Jahres auf 1 durch FB bei den großen Experimenten gekommen sein. Da sind sie ganz locker drüber gegangen. Das ist 5-facher. Da konnte vorher aber auch keiner mit rechnen. weil sie effizienter waren und irgendwie mehr Rums hatten, als vorher vermutet worden war. Von daher, jo. Dann gab es das Griechenreferendum am 31. Oktober, nämlich, genau genommen gab es nicht das Referendum, sondern nur die Ankündigung, dass die Griechen mal gefragt werden sollen, ob sie sich pleite sparen wollen. Was dann zu dem interessanten Effekt führte, dass dann plötzlich ganz viele Leute der Meinung waren, Leute fragen, ob sie sich krank sparen wollen? Seid ihr des Teufels? Hell no? Wobei wohl auch die Griechen unbegeistert gewesen sind, weil das mit dem Pleitesparen hatte ja vorher schon losgegangen. Oder war vorher losgegangen. Ja, huch. Dann im November gab es das Noferendum. Nämlich am 3. November ist das Griechenreferendum dann wieder abgesagt gewesen, weil eine Partei das nicht wollte. Und weil die Märkte, vertreten von Madame Merkosi und Monsieur Merkosi, das ganz und überhaupt nicht lustig fanden, dass man plötzlich irgendwie Demokratie betreiben könnte. Wo kämen wir denn auch hin, wenn wir hier Demokratie hätten? Marktkonform hat es zu sein. Ja, So, Mars 500 ist am 4. November geendet. Die Marstronauten durften aus der Isolation raus nach 520 Tagen. Also frei nach dem Motto, wir tun so, als würden wir eine Mission zum Mars fliegen und gucken mal, ob die Leute das eigentlich irgendwie psychisch überstehen oder ob da irgendwie Dinge passieren, mit denen wir hätten rechnen müssen, wo wir bei einer nur in irgendeiner Garage stattfindenden Mission auch relativ einfach mit umgehen können, weil zur Not machen wir aber die Tür auf und lassen sie raus. So, bei einer echten Mars-Mission ist das mit Tür aufmachen tendenziell keine so gute Idee. Dann am 6. November hat die Regierung für 2013 und 2014 eine Steuersenke versprochen und gleichzeitig Pflegebeiträge erhöht. Da war dann die CSU auch mit dabei. Hat halt ein paar Wochen gedauert, bis sie dann offiziell gefragt gewesen sind. Und ja, da haben sie dann also versprochen, ganz hochheilig. Berlusconi hat dann am 8. November angekündigt, dass er geht. Aber erst, nachdem noch irgendwelche Spargesetze beschlossen wurden. Immerhin, er hat versprochen, dass er geht. Papandreou ist dann am 9. November zurückgetreten, ohne dass es einen Nachfolger gegeben hätte. Ne, weil geht doch nicht an, dass der Demokratie verspricht. Mal ganz davon abgesehen, dass er das mit der Demokratie auch hätte früher tun können, aber hey. Dann Flash-Tod. Am 9. November hat Adobe verkündet, das mobile Flash nicht weiterzumachen. Womit dann jetzt der eine riesengroße Grund, warum denn Android besser ist als iOS, plötzlich irgendwie sich in einer grauen Rauchwolke versteckt. Huch. Ne, so von wegen, ja, aber wir können Flash spielen. Ja, mit einem demnächst extrem veralteten Flash-Player, der von niemandem mehr supportet wird und der sowieso kein Gerät auch nur ansatzweise bedienbar gehalten hat, ne, weil die Dinger wurden ja alle lahmarschig. Aber hey, iOS 5.01 ist am 10. November rausgekommen mit Akkuverbesserungen, Sicherheitsfix und Multitasking-Gesten fürs erste iPad. Hui! Nicht alles auf einmal essen. Dann am 11. November, als Karnevalsscherz hatte, Herr Röntgen verkündet, doch bundesweit neu nach einem Endlager für Atommüll suchen lassen zu wollen. Weil auch dem aufgefallen wurde, dass sein Ergebnis offen, aber nur in Gorleben suchen, dann doch irgendwie so ein ganz kleines bisschen blöd ist. Nein, sowas. Dann gab es den Rechtsterror auch am 11.11., der da rausgekommen ist, dass nämlich die Dönermorde von der Nazi-Gruppe verübt wurden. Ne, jahrelang sind Leute umgebracht worden und niemand will irgendwas gemerkt haben. Aber hey, die Geschichte ist auch noch längst nicht vorbei. Dann das Rechtszentrum hat die Regierung am 18. November beschlossen, eine Terrordatei und ein Zentrum für Rechtsterror. Seit wann brauchen die ein Zentrum dafür? Ich dachte, die machen das alleine. Aber hey. So, BKA-Wandzahl. Am 24. November hat das BKA mal zugegeben, 7-mal online durchsucht, gewanzt zu haben. Bei, es wird aber maximal 5 Einsätze geben, ist das schon eine interessante Anzahl. Mal ganz davon abgesehen, dass sie die Quellen-TKÜ da ja noch gar nicht drin haben. Also sie haben zugegeben, 7-mal wirklich komplett Rechner ausgeschnorchelt zu haben. Und zwar so ausgeschnorchelt zu haben, dass von den Rechnern nicht mal ein einziges Beweismittel runtergekommen sein kann. Dann gab es den Verfassungsmüller am 25. November. Der Bundesrat hatte den saarländischen Ministerpräsidenten Müller als Verfassungsrichter abgenickt. Weil ist ja auch völlig normal, dass ein aktiver Politiker sofort zu einem Verfassungsrichter wird. Vor allen Dingen, was den Müller irgendwie qualifiziert, ist, er war mal Richter an irgendeinem kleinen Ortsgericht. Hat zwar ansonsten von nichts eine Ahnung, aber hey, er hat schon mal ein Richteramt besessen. Dann gab es die S21-Volksbefragung am 27. November, die das Quorum nicht erreicht hat. Aber selbst wenn sie das Quorum erreicht hätte, zumindest bei der Prozentualverteilung immer noch für Stuttgart 21 gewesen wäre. Womit dann klar wurde, dass auch in dem Fall mal wieder die öffentliche Aufregung gegen Stuttgart 21 größer erschien als dann die Anzahl Leute, die dann tatsächlich am Wahltag das Kreuz an der Stelle machen. Also mal ganz davon abgesehen, dass der Wahlzettel auch nicht unbedingt die transparenteste Form der Fragestellung beinhaltete. Also frei nach dem Motto, sind Sie für das S21-Ausstiegsgesetz? Ja, hieß Nein für S21. Aber hey. Dann ist Breivik unzurechnungsfähig, gab es ein Gutachten am 29. November. Der norwegische Rechtsmörder, der ist laut Gutachtern nicht zurechnungsfähig gewesen. Und auch nicht zurechnungsfähig bisher. Oder anders ausgedrückt, huch, der wusste gar nicht, was er tat. Dann gab es irgendwie Mitte November akut, wurde es dann aber erst Ende November, da habe ich auch keine Daten mehr rumliegen, Carrier IQ. Die Schnüffelsoftware auf verschiedensten Telefonen, die, also sagen wir mal so, dabei ertappt wurde, dass sie doch erstaunlich viel mitbekam von dem, was man so als Anwender auf einem Telefon tat. Wie viel sie davon wohin telefoniert hat, ist nicht sauber dokumentiert, aber hoch gehören tut sich das nicht. So, im Dezember ging es erstmal los, am 1. Dezember mit dem Augenarzttermin. Der Druck war wieder in Ordnung, der Visus links ein bisschen besser, nämlich 10% statt 4%. Rechts etwas schlechter, nämlich nur knappe 100%. Dafür gab es oben in der Netzhaut ein Loch und Zug an der Netzhaut und einen Termin im Krankenhaus. Ja gut, nicht als Termin, aber gehen Sie mal in die Ambulanz. Ja, dann gab es die SPD-Vorratsdatenspeicherung. Habe ich mir am 6.12. hier notiert. Die SPD will nämlich 3 Monate Vorratsdatenspeicherung verdachtsunabhängig. Wobei man im Hinterkopf wissen darf, dass die EU-Richtlinie sagt, alles unter 6 Monaten ist keine Erfüllung der Richtlinie. Oder anders ausgedrückt, die SPD will eine Vorratsdatenspeicherung, die sie nicht mit der EU begründen kann. Weil die EU ja mindestens 6 Monate fordert. Und ja, also die SPD will eine Vorratsdatenspeicherung trotzdem. So, dann gab es die AOP, weil, ne, klar, wenn ich irgendwie aus einem Augenarzttermin einen Termin im Krankenhaus kriege, ist doch völlig logisch, dass hinterher eine OP bei rumkommt. Die dann so aussah, dass ich am 6. Dezember in der Ambulanz war und es dann geschafft habe, meinen Wunschtermin, nämlich ASAP, durchzubringen. Am 7.12. stationär aufgenommen, 8.12. OP und bis 13. im Krankenhaus. So, dann gab es LHC-Nachten. Das LHC hat am 7.12. 18 Uhr offiziell das Jahr beendet. Physik war allerdings schon irgendwie 15.15 Uhr vorbei. Und seitdem ist da halt die Weihnachtspause wie ungefähr jedes Jahr. Ja, also alles abgeschaltet und sie toben durch die Tunnel und bauen da an irgendwelchem Equipment rum, was man eben nicht während des Betriebes basteln kann. Und was weiß ich nicht. Dann gab es einen Bankstress am 8.12. 6 Banken aus Deutschland sind bei einem Stresstest durchgefallen, darunter Deutsche und Commerzbank. Bei der Commerzbank war es nicht überraschend, das war vorher bekannt, dass die umkippen würden. Bei der Deutschen Bank, die hatte sich vorher eigentlich immer damit gebrüstet, wie großartig es ihr doch ginge. Turns out, war glatt gelogen. So, dann gab es Durban am 11. Dezember Klimakonferenz verschiebt schon wieder einen Termin für eine Einigung. Aber ganz sicher wird man sich bis, was war es doch gleich, 2015 geeinigt haben. Nee, ist klar. So, den Guttenberat habe ich mir am 12. Dezember hier reingeklebt. Guttenberg, der die EU beraten soll zu Internetfreiheit. Weil er ist halt so qualifiziert und er hat auch mit dem Internet noch nie Probleme gehabt. Ja. Ausgerechnet guten Plack. Dann gab es am 13. Dezember ein LHC-Higgs-Date. LHC-Experimente Atlas und CMS melden, dass sie Higgs nämlich noch nicht gefunden haben, aber begründete Vermutung haben, wo es sich verstecken könnte. Und die dezente Hoffnung, dass man in einem Jahr mit den dann vorliegenden Daten eine definitivere Aussage für den Energiebereich treffen kann, wo sie halt vermuten, dass es den Higgs geben könnte. Entweder indem man ein definitives Nein fallen lassen kann, so frei nach dem Motto, nein, die Vermutungen, die wir bisher gesehen haben, waren Blödfug. Oder ein definitives Ja, wir haben jetzt genügend positive Events, dass wir sagen können, okay, das ist definitiv ein Higgs. Dauert aber halt nochmal ein Jahr, größenordnungsmäßig. Dann am 13.12. ging die Geschichte mit dem Wulff-Kredit los, weil der Bundeswuff kommt ins Gerede, weil er einen 500.000-Euro-Kredit von der Frau eines Unternehmers bekommen hat, das aber auch auf Anfrage nicht offengelegt hat, nur so frei nach dem Motto, hatten Sie eine Geschäftsbeziehung mit dem Herrn Gerkens? Nein. nur mit seiner Frau, aber das muss ich ja auf die explizite Frage nach dem Herrn Gergen nicht beantworten. Ja, der Bundeswuf hat sich damit unglaubwürdig gemacht. Als moralische Instanz darf er leider seitdem nicht mehr dienen. So, dann am 14. Dezember ist der FDP-Generalsekretär Lindner zurückgetreten, wo mir immer noch keine offizielle Begründung über den Weg gehuscht ist, warum er denn nun eigentlich zurückgetreten ist. Aber hey, die FDP zerfällt. Ja, da kann ich jetzt nicht so viel Negatives dran erkennen, bis auf die Tatsache, dass Sabine Leutheusser-Schnarrenberger in der FDP immer noch ist. Am 16. Dezember hat der Fischereiausschuss des EU-Rates mal eben ACTA abgenickt. Klar, Fischereiausschuss, wer denn auch sonst? Da hat dann übrigens Trulse Aigner gesessen. Was war sie doch gleich? Verbraucher was? Verarschungsministerin, ja. Dann die Blöd gegen Wulff habe ich mir hier am 20.12. eingetragen. Die Blöd packte den Kompromatkoffer aus und meldete das Wulffs Buch. Wulff hat nämlich auch mal irgendwann ein Buch rausgehauen. Vom AWD Maschmeyer beworben wurde. Wo ich auch immer noch keine sinnvolle Antwort auf die Frage bekommen habe, warum denn jetzt nur ausgerechnet die Blöd gegen Wulff schießt. Dann auch vom 20. Dezember, AT&T Mobile ist gescheitert. AT&T gibt den Versuch auf, T-Mobile USA zu kaufen. Muss dafür jetzt eine nicht unwesentliche Summe von, was waren es, 4 Milliarden US-Dollar auf den Tisch packen, weil sie sich da halt vorher zu bekannt hatten, dass sollte das nicht klappen, sie halt richtig Geld auf den Tisch legen. Ja. Dann am 20. Dezember war ich dann bei der Augennachkontrolle. Also eine Woche, nachdem ich aus dem Krankenhaus raus war. Und der Druck ist okay, wieso ist 5%, aber immer noch in Ordnung und die Netzhaut liegt an. So, dann am 23. Dezember ist die ISS endlich wieder voll gewesen, weil da nämlich die zweite Hälfte der ISS-Besatzung angekommen ist. Weihnachten in Familie, fällt mir dazu ein. Dann am 24.12., das hatte ich jetzt noch gar keinen Podcast, der bisher veröffentlicht war, am 24.12. ist unerwartet ein Leuchteffekt am Himmel aufgetaucht. Und die Frage, ob das jetzt irgendwie ein Meteorit oder eine Sojus-Oberstufe war oder was das denn nun eigentlich war, ist mir noch keine finale Antwort über den Weg gehuscht. Dann ist die Vorratsdatenspeicherungsumsetzungsfrist der EU-Kommission wohl irgendwie am 27. Dezember ausgelaufen und jetzt darf die EU-Kommission vor dem EU-Gerichtshof klagen. Und in einigen Jahren könnte es dann vielleicht ein Urteil geben oder auch nicht. Oder anders ausgedrückt, jetzt machen irgendwie die Unionspolitiker alle einen auf große Welle, von wegen, wir brauchen doch aber ganz dringend und am besten bis vorgestern eine verdachtsunabhängige Vorratsdatenspeicherung. Und diverse Datenschubser machen Kompromissvorschläge, die nur auf den nullten Blick aussehen wie ein Kompromissvorschlag, weil ob man jetzt nun 3 Monate datenverdachtsunabhängig vorratsspeichert oder gar nicht, ist beides keine Umsetzung der Richtlinie. Aber hey. So, genau, und dann gab es den 28C3 vom 27.12. bis 30.12. Will heißen, während ich das hier aufnehme, ist im Moment noch nichts am Laufen, aber nachher. Und als mutmaßlich letzte Meldung habe ich hier am 28.12. im Bundesgesetzblatt wurde veröffentlicht das Zensursolaraufhebungsgesetz und ist am 29.12. in Kraft getreten. Damit ist ein Gesetz, was offiziell eigentlich nie angewendet wurde, wo die Rechtsgrundlage zur Nichtanwendung vorsichtig ausgedrückt sehr dünn ist, dann auch endlich offiziell aufgehoben worden. Und es gab übrigens einen CDU-Abgeordneten, Herrn Wellenreuther aus Karlsruhe, der sich geweigert hat, das Zensursolaraufhebungsgesetz zu befürworten. Allerdings ist er damit aufgefallen, dass er das Zensursolargesetz befürwortet hatte. Und anders ausgedrückt, der Kerl hat den Knall nicht gehört. Ingo Wellenreuther mit TH. So, dann kommen wir hier am Ende und in der Musikecke an. Da gibt es vom Öhendorf Sonntag Shore Patrol mit Up Ya Rock Ya, 6 Minuten 41 lang. Gefolgt ist das Ganze dann von Ken FM über Palästina. Warum eigentlich Palästina? Egal, 9 Minuten 50. Und Steve Jobs' Stay Hungry, Stay Foolish Rede in Stanford. Und ob ich jetzt dann noch irgendwie ein super Sonder-Silvester-Spezial-Outro hinten rankleber, weiß ich noch nicht. Tendenziell nicht unbedingt. In jedem Fall wünsche ich euch dann frohes 2012 oder 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, whatever. Wann immer ihr das hier hört. Gutes Gerutsche für den Fall, dass ihr das noch vor euch habt. Wobei, wenn diese Datei rauskommt, dann sollte es tendenziell gerade nicht mehr glatt sein. So, und genau, dann drohe ich damit. Nee, ich brauche gar nicht mit irgendwas drohen. Dann wünsche ich euch jedenfalls viel Spaß mit der Musik und den Outros, welche es dann auch immer sein mögen. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. This next one's called Up Your Rocky. I'm sure you'll recognise the buzz beat. This is our last one. We're back on again at 6 o'clock. Come and join us for the last show. Don't forget to drink lots of beer. And there's whiskey up there. And there's nice chicken up there. So, get in the mix. See you in a bit. We'll be right back. The Revolution Will Not Be Televised. Dass der Welthit des afroamerikanischen Folksängers und Bürgerrechtsaktivisten Jill Scott Heron so nicht mehr stimmt, ist offensichtlich, seit es neben klassischem TV das Fernsehen des kleinen Mannes gibt. YouTube. YouTube übertrug die grüne Revolution im Iran und YouTube informierte die Welt über den Ist-Zustand des arabischen Frühlings. Das, was Betroffene, Augenzeugen via YouTube weltweit ins Netz stellten, hat die Zensur staatlicher Nachrichtenhersteller umgangen und ist im Wesentlichen objektiver als all das, was wir von den üblichen Verdächtigen bisher zu sehen bekommen. The Revolution will be televised und da heißt die Zahl der Woche 194. Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas hat sich vor die UNO-Vollversammlung gestellt und die Weltgemeinschaft dazu aufgefordert, sein Land, Palästina und sein Volk, die Palästinenser, als das anzuerkennen, was man Israel kurz nach dessen Gründung auch zugestand, den Status eines souveränen Staates. Kaum geäußert waren diese Bilder auf YouTube weltweit zu sehen. Abbas hielt genau wie im Anschluss der israelische Präsident Netanyahu eine Rede vor der UNO-Vollversammlung. Nur, dass er dabei wesentlich souveräner rüberkam. Abbas verbreitete Hoffnung für sein Land und die Region. Netanyahu sah vor allem die Gefahren, die ein souveräner Staat Palästina für sein Land Israel bedeuten könnte. Beide Positionen sind legitim und aus der jeweiligen Geschichte begründet. Nur gibt es einen entscheidenden Unterschied. Etwas immer wieder zu verschieben, muss man sich leisten können. Israel ist ein Staat, der seit seiner Gründung im ständigen Ausnahmezustand lebt. Dieser Ausnahmezustand zwingt die Welt, ständig Position zu beziehen. Aber Israel hat starke Partner im Ausland und kann von sich behaupten, seinen Bürgern trotz aller Gefahren ein mehr oder weniger menschenwürdiges Leben zu bieten. In Palästina sieht es völlig anders aus. Von Land kann hier überhaupt keine Rede sein. Es handelt sich um ein von Besatzern kontrolliertes Kriegsgebiet, eine Handvoll blutgetränkter Erde. In so einem Land ist es völlig illusorisch, davon auszugehen, dass jemals eine Generation von Menschen heranwachsen kann, die keinen Hass gegen seine Nachbarn hegt. Hass war bisher für viele Palästinenser wesentliche Motivation, das Land nicht längst aufzugeben, sprich auszuwandern. Aus Hass ist ein Großteil der Palästinenser geblieben. Man wollte, wenn man schon selber wie Vieh vegetieren muss, es dem Nachbarn zumindest so schwer wie möglich machen. Was dabei über Jahrzehnte herausgekommen ist, hat die Weltpolitik geprägt. Negativ. Der Palästina-Konflikt hat eine Spirale des Fanatismus weit über die Region hinaus entstehen lassen. Der Palästina-Konflikt hat private Terrorformen forciert. Der Palästina-Konflikt ist ein Grund dafür, dass die USA heute die Politik der Achse des Bösen verkaufen, sprich Dauerpräsenz in der gesamten Region. Hass und Terror kann man nie mit Waffen in die Knie zwingen. Im Gegenteil, Waffen heizen den Konflikt permanent an. Und so ist es nur natürlich, dass sämtliche Friedensverhandlungen über all die Jahre scheitern mussten. Wer Frieden will, muss Gerechtigkeit schaffen. Er muss Rechtsstaatlichkeit schaffen. Und das schafft man am besten, indem man den Palästinensern endlich das jedem Volk zustehende Recht einräumt, den eigenen Staat zu gründen und ihn dann mit allen Mitteln unterstützt. Abbas hat die Welt in New York aufgefordert, den ewigen Versprechen nach Souveränität Taten folgen zu lassen. Der Mann weiß, dass sein Antrag vor allem symbolischen Charakter hat, denn ohne Unterstützung wird und kann dieser Antrag für weitere Jahre in der Schublade der Zweifler verschwinden. Das aber wäre ein verheerender Fehler, den die ganze Welt damit machen würde. Warum? Weil sie ihre Glaubwürdigkeit verlieren würde. Das wiederum würde zu einer weiteren Verhärtung der Fronten führen mit allen Konsequenzen, die nur Eskalation der Gewalt hießen. Die Anerkennung Palästinas als einen souveränen Staat hat dagegen nur positive Auswirkungen. Palästinenserpräsident Abbas betonte bei seiner Rede ausdrücklich, dass sein Staat ein demokratischer wäre. Bisher behauptete Israel zu Recht, die einzige Demokratie in der Region zu sein. Mit der Anerkennung eines weiteren demokratischen Staates, Palästina, würde die Demokratierate in der Region mit einem Schlag um 100% erhöht. Ein weiterer demokratischer Staat würde seinen demokratischen Nachbarn Israel auf Augenhöhe begegnen, in allen Punkten. Terrororganisationen im eigenen Land wären ab sofort das Problem Palästinas. In dem Moment, wo die Welt den Staat Palästina anerkennt, käme Palästina nicht umhin, Israel als souveränen Staat anzuerkennen. Dieser Schritt wäre historisch ungeheuer wichtig, denn Palästina wäre nicht nur ein demokratischer, sondern auch ein arabischer Staat. Eine arabische Demokratie, die in Frieden mit Israel lebt, würde einen doppelten Schneeballeffekt in der Region haben. Wenn ausgerechnet der Staat und das Volk, das am meisten vom Konflikt mit Israel betroffen ist, seinen Frieden mit eben diesem Nachbarn machen kann, was stünde dann jenen arabischen Staaten im Wege, die gar keine unmittelbaren Nachbarn sind? Außerdem, eine arabische Demokratie Palästina im Verbund mit dem demokratischen Staat Israel würde als Motor der Demokratie in der Region fungieren und den arabischen Frühling zu einem arabischen Sommer werden lassen. Statt weiter gegeneinander Krieg zu führen, könnte Israel und Palästina eine gemeinsame Verteidigungspolitik erarbeiten. So wäre auch die Forderung der Palästinenser, nämlich ein Israel in den Grenzen von 67, denkbar, ohne dass Israel sich militärisch im Nachteil fühlen müsste. Israel und Palästina würden vielleicht schon übermorgen, wie selbstverständlich, in einem Atemzug genannt und als Staatengebilde Israel-Palästina die neue Sicherheit und Stabilität in der Region darstellen. Zukunftsmusik. Sicher, aber möglich. Natürlich gibt es auf beiden Seiten eine über Jahrzehnte gewachsene Interessengemeinschaft, die exakt das verhindern will. Frieden. Diese Menschen sind weniger religiöse Fanatiker, denn klassische Geschäftsleute, die am Konflikt mit all seinen Teilbereichen wie Waffenhandel oder Warenschmuggel bisher prächtig verdient haben. Für diese Leute bedeutet Frieden eine Kriegserklärung ihres Geschäftsmodells. Diese nicht zu unterschätzende Gruppe wird alles tun, um auch in Zukunft Frieden zwischen beiden Staaten zu verhindern. Das wiederum zu verhindern wäre dann aber das gemeinsame Interesse von Palästina und Israel. Man muss sich immer wieder klar werden, wer den Vorstoß Abbas in der UNO-Vollversammlung nicht gut hieß. Das war nicht Israel oder die USA, es waren regierungsnahe Kreise in Israel und den USA. Die jeweilige Bevölkerung, die Bürger Israels und die Bürger der USA sowie die Bürger Palästinas haben es nämlich seit langem satt, in das Morden mehr oder weniger involviert zu werden. Sie wollen den Frieden, damit sie endlich in Frieden leben können. Dass das geht, dass man sich ohne die Vergangenheit zu relativieren aufeinander zubewegen kann, vergeben kann, einen Neuanfang wagen kann, wissen doch vor allem die Deutschen mit ihrer NS-Vergangenheit. Warum also sollte es den Palästinensern und den israelischen Nachbarn nicht ebenfalls möglich sein, das Morden für höhere Ziele nach Jahrzehnten endlich aufzugeben? Man stelle sich folgende Geste vor. In Palästina entsteht eine Art Yad Vashem, das all der palästinensischen Opfer gedenkt, die durch israelische Besatzung umgekommen sind, und ein zukünftiger israelischer Präsident besucht dieses Mahnmal für den Frieden in einem neu gegründeten souveränen Staat Palästina und kniet dort nieder, wie einst Bundeskanzler Brandt vor den jüdischen Opfern in Warschau niederkniete. Nicht vorstellbar? Warum eigentlich nicht? Es geht nicht um Aufrechnung, denn wie schon Weizsäcker in seiner legendären Rede im Bundestag sagte, es gibt keine moralische Vollkommenheit für niemanden in keinem Land. Was es stattdessen gibt, ist, sich auf das zu besinnen, was alle Völker eint. Jedes Volk will überleben. Dazu will es als Teil der Menschheit anerkannt werden. Allen Feinden oder besser Ex-Feinden ist doch eines gemeinsam. Es handelt sich um Menschen. Es ist daher an uns, den Deutschen und den Europäern, diese historische Chance dahingehend zu nutzen, indem wir Palästina alle Hilfe zukommen lassen, die man uns zukommen ließ, als man Deutschland nach 1945 wieder mit internationaler Hilfe aufbaute. Wir Deutschen wissen doch, was Teilung und Fremdbestimmung bedeutet, wie sie sich anfühlt, selbst wenn man es wirtschaftlich sehr schnell wieder sehr gut hatte und nun schon seit 65 Jahren in Frieden mit seinen Nachbarn lebt. Dieser Friede war ein Prozess und er war ausschlaggebend für eine ganze Region, Europa. Erkennen wir, dass wir mit der Anerkennung Palästinas als Staat der ganzen Region, dem Nahen Osten und damit letztendlich uns selbst einen unschätzbaren Gefallen tun. Wir helfen dabei, eine Entwicklung weiter anzuschieben, die mit dem arabischen Frühling begann und die das Ende des arabisch motivierten Terrors bedeuten könnte. Alleine der Umstand, dass wir alle schon wirtschaftlich auf diese Region mehr denn je angewiesen sind, sollte es uns wert sein, die beiden Zankhähne Palästina, Israel endlich dabei zu unterstützen, sich zusammenzuraufen. Der Friedensprozess hat seine Grenzen dahingehend erreicht und ist zum Stillstand gekommen, da Palästina für Israel bisher so etwas war wie ein pubertierender Jugendlicher ohne Rechte, der in der Zwangs-WG rebellierte, um eine eigene Wohnung zu bekommen. Geben wir diesem Jugendlichen diese Wohnung, geben wir dem Volk Palästina endlich den eigenen Staat und lassen wir uns positiv überraschen, wie souverän ein sehr junges Land nicht nur seine Rechte, sondern auch seine Pflichten meistert. Das geht nämlich, auch wenn wie bei älteren Menschen üblich, die Skepsis groß ist. Palästina ist, um beim Beispiel zu bleiben, lange volljährig. Abbas Forderung ist daher nichts anderes wie der legitime Wunsch, endlich ein eigenes, selbstbestimmtes, erwachsenes Leben beginnen zu dürfen. Es wäre unlauter, ungerecht, verlogen und sehr, sehr kurzsichtig, diesem Wunsch nicht nach Jahrzehnten des Mord und Totschlags nachzukommen. Der Staat mit der Mitgliedsnummer 149, Palästina, und die Nummer 59, Israel, waren nie dichter an dem, was man einen wirklichen Neuanfang nennen könnte. Dieser Neuanfang auf der alles entscheidenden Augenhöhe, Staat trifft Staat, wird auf den ganzen Nahen Osten und damit auf die gesamte Weltpolitik positiv abstrahlen. Die Probleme der Welt sind zu groß, als dass wir es uns alle zusammen weiter leisten könnten, auch in Zukunft massiv Kräfte damit zu verschwenden, dass zwei Völker, die im Sammelbecken der Menschheit nur einen sehr kleinen Teil ausmachen, sich die Köpfe einschlagen. Das nämlich lenkt uns alle davon ab, ganz andere Probleme kollektiv anzugehen. Die Menschheit hat schlichtweg nicht mehr die Zeit, den Konflikt Israel-Palästina um weitere Jahre in die Länge zu ziehen, indem es das palästinensische Volk an der langen Hand verhungern lässt. Wer den Staat Palästina anerkennt und ihm hilft, der hilft Israel. Und er hilft damit der gesamten Region und somit der ganzen Welt. Thank you. I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. Truth be told, I never graduated from college, and this is the closest I've ever gotten to a college graduation. Today, I want to tell you three stories from my life. That's it. No big deal. Just three stories. The first story is about connecting the dots. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. So why'd I drop out? It started before I was born. My biological mother was a young, unwed graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, "We've got an unexpected baby boy. Do you want him?" They said, "Of course." My biological mother found out later that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a few months later when my parents promised that I would go to college. This was the start in my life. And 17 years later, I did go to college. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford. And all of my working class parents' savings were being spent on my college tuition. After 6 months, I couldn't see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life and no idea how college was going to help me figure it out. And here I was, spending all of the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Let me give you one example. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very, very clear looking backwards 10 years later. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path, and that will make all the difference. My second story is about love and loss. I was lucky. I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I'd just turned 30. And then I got fired. How can you get fired from a company you started? Well, as Apple grew, we hired someone who I thought was very talented to run the company with me. And for the first year or so, things went well. But then our visions of the future began to diverge, and eventually we had a falling out. When we did, our board of directors sided with him. And so at 30, I was out, and very publicly out. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I really didn't know what to do for a few months. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down, that I had dropped the baton as it was being passed to me. I met with David Packard and Bob Noyce and tried to apologize for screwing up so badly. I was a very public failure, and I even thought about running away from the valley. But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. The turn of events at Apple had not changed that one bit. I'd been rejected, but I was still in love. And so I decided to start over. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. During the next 5 years, I started a company named Next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. Pixar went on to create the world's first computer animated feature film, Toy Story, and is now the most successful animation studio in the world. In a remarkable turn of events, Apple bought Next, and I returned to Apple, and the technology we developed at Next is at the heart of Apple's current renaissance. And Laureen and I have a wonderful family together. I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking, and don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking. Don't settle. My third story is about death. When I was 17, I read a quote that went something like, "If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right." It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I have looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. About a year ago, I was diagnosed with cancer. I had a scan at 7:30 in the morning, and it clearly showed a tumor on my pancreas. I didn't even know what a pancreas was. The doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is incurable and that I should expect to live no longer than 3 to 6 months. My doctor advised me to go home and get my affairs in order, which is doctor's code for prepare to die. It means to try and tell your kids everything. You thought you'd have the next 10 years to tell them in just a few months. It means to make sure everything is buttoned up so that it will be as easy as possible for your family. It means to say your goodbyes. I live with that diagnosis all day. Later that evening, I had a biopsy where they stuck an endoscope down my throat, through my stomach and into my intestines, put a needle into my pancreas and got a few cells from the tumor. I was sedated, but my wife, who was there, told me that when they viewed the cells under a microscope, the doctor started crying because it turned out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. I had the surgery, and thankfully, I'm fine now. This was the closest I've been to facing death, and I hope it's the closest I get for a few more decades. Having lived through it, I can now say this to you with a bit more certainty than when death was a useful but purely intellectual concept. No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet, death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because death is very likely the single best invention of life. It's life's change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now, the new is you. But someday, not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it's quite true. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog, which was one of the Bibles of my generation. It was created by a fellow named Stuart Brand, not far from here in Menlo Park, and he brought it to life with his poetic touch. This was in the late 60s, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with typewriters, scissors, and Polaroid cameras. It was sort of like Google in paperback form 35 years before Google came along. It was idealistic, overflowing with neat tools and great notions. Stuart and his team put out several issues of the Whole Earth Catalog, and then, when it had run its course, they put out a final issue. It was the mid-1970s, and I was your age. On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words, "Stay hungry, stay foolish." It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.